Well, thank you for coming tonight. Dankeschön, dass ihr heute Abend da seid. Tonight is today's Pentecost. Heute ist Pfingsten. We're going to continue in our Calvary Road series. Wir werden heute weitermachen in der Serie Tonight auf Straße oder Weg nach Golgotha. Talk about the way of holiness. Und wir sprechen über den Weg der Heiligkeit. Last week we spoke about the way of brokenness. Letzte Woche haben wir gesprochen über den Weg der Gebrochenheit. And tonight the way of holiness. Und heute Abend über den Weg der Heiligkeit. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, I pray that you bless these words. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diese Worte segnest. And speak to us tonight. Sprich zu uns heute Abend. In Jesus' name. Und wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Tonight, part two of the Calvary Road. Teil 2, der Weg zu Golgotha. The Calvary Road is the road of undeserved suffering. Der Weg von Golgotha ist der Weg des unverdienten Leidens. Last week we watched a little bit from the Passion. Letzte Woche haben wir ein bisschen geschaut von dem Film Die Passion Christi. Last night at midnight I watched the Passion. Gegen Mitternacht habe ich gestern Abend mir die Passion Christi angeschaut. I was absolutely destroyed. Das hat mich völlig, ich war einfach am Boden zerstört. To imagine what Christ went through. Mir einfach vorzustellen, wo Christus da durchgegangen ist. And knowing that even what is portrayed in the Passion is not what really happened. Und ich weiß ja, dass das, was man da einfach so schauspielerisch dargestellt hat, ist ja noch nicht mal das, was wirklich passiert ist. It was far more. Was er erlebt hat, ist noch viel, viel weiter gegangen. He was beaten beyond recognition. Er ist so geschlagen worden, dass er nicht mehr zu erkennen war. In the Passion, they don't show the fact that he had to fight for every breath of air. In der Passion Christi wird nicht gezeigt, dass er eigentlich um jeden Atemzug kämpfen muss. It just would have been too much for a television. Das wäre einfach zu viel gewesen, um das irgendwie in einem Film zu zeigen. And the horrific thing about crucifixion. Und dieser Horror, der in dem Kreuzigen liegt. You can't breathe. Man kann nicht atmen. And you are suffocating. Und du bist förmlich am Ersticken. And to get every breath, you have to push off those nails in your feet. Und da Atem zu holen, musst du dich irgendwie hochdrücken von diesem Nagel, den du durch die Füße gebohrt hast. Right through the nerves. Direkt durch die Nerven. So you have to decide which of the two are you going to suffer, suffocation or extreme pain to the feet. Und du musst dich entscheiden. Welches Leid du nun auf dich nehmen willst, ob du da halb erstickst oder ob du diesen Schmerz auf dich nimmst, so in den Füßen durch diesen Nerven. This up and down movement went on for 6 hours. Und für 6 Stunden diese Bewegung rauf und runter. And the turning of the nail on your hand every time you go up. Diese Bewegung, praktisch die Nägel in den Händen, immer wenn du rauf und runter gehst, drehen sie. So this road to Calvary is the road of undeserved suffering. Der Weg hin zu Golgotha ist der Weg des unverdienten Leidens. And we talked about last week how we are called to this. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie wir dazu berufen sind. We were called to it because at the end of it there is an indescribable blessing. Wir sind dazu berufen, denn am Ende davon ist ein unbeschreiblicher Segen. And when I suffer injustice, und wenn ich da ungerechtfertigt leide, it tests my humility more than anything else. Wenn mir ein Unrecht zugefügt wird, dann prüft das meine Demut mehr als alles andere. And I have a choice. Und da habe ich die Wahl. I can become broken before a living God. Und ich kann gebrochen werden vor einem lebendigen Gott. Or bitter before sinful men. Oder bitter vor den sündigen Menschen. Most people, even believers. Und die meisten Menschen, und das geschieht selbst bei Gläubigen so. Most believers become bitter. Und die meisten Gläubigen verbittern. Hebrews chapter 12, verse 15. Hebräer 12, Vers 15. There are not many on this Calvary Road. Es gibt ja nicht viele, die auf diesem Weg hin zu Golgatha bleiben. Brokenness. Gebrochenheit. It breaks myself. Es bricht mein Selbst. The thing that separates me from God. Das, was mich von Gott trennt, is self. Es ist dieses Selbst, das Ego. That's why Christ had to die in my place. Deshalb musste Christus an meiner Stelle sterben. Self, das Selbst, can serve God. Das Ich, es kann Gott dienen. Self can go to Bible college. dass ich es kann in die Bibelschule gehen. Self can become a missionary. Und auch dass ich das kann ein Missionar werden. Self can pastor a church. Und dass ich das kann eine Gemeinde führen als Pastor. And self can give its body to be burned. Und das selbst, dass ich es kann auch den Leib hingeben, dass er verbrannt wird. In 1 Corinthians 13:3. Im 1. Korinther 13 Vers 2. And it's all for nothing. Aber es zählt nichts. Because it was all to glorify self. Und das ging jetzt nur darum, mich selbst da zu verherrlichen. And this is the thing that causes us more problems. Und das ist genau das, was uns diese Probleme bereitet. Than anything. Mehr als alles andere. And next week I want to talk about the subject of displaced anger. Und nächste Woche möchte ich da sprechen über dieses Thema des Zorns, der eigentlich viel am Platze ist. We talked about it on Wednesday night. Wir haben da Mittwoch schon drüber gesprochen. Displaced anger. Ein Zorn, der eigentlich viel am Platze ist. People who are angry at something that has nothing to do with them. Das heißt, da ist ein Zorn, der sich ausdrückt gegenüber jemand, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat. And we're living in this angry world. Und wir leben in dieser zornigen, ärgerlichen Welt. And even believers are so angry. Und selbst die Gläubigen können so zornig werden. And they're bringing into the present anger from the past. Und sie bringen da in die Gegenwart Zorn hinein, der eigentlich von der Vergangenheit kommt. This week I read an article. Und diese Woche habe ich einen Artikel gelesen. It said that 1,500 pastors every month in the United States quit. Da heißt es, dass etwa 1,500 Pastoren jeden Monat einfach aufgeben. That's 50 every day. Sie kündigen 50 jeden Tag. It's 18,000 every year. Jedes Jahr 18,000 Pastoren. And since I've been a believer, 500,000 pastors quit. Das heißt, seitdem ich ein Gläubiger bin, haben 500,000 Pastoren einfach aufgegeben. If you were to ask me, what has tempted you to quit more than anything? Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was hat dich am meisten versucht oder geprüft, sodass du doch auch hättest aufgeben wollen? And I would say, without a doubt, dann würde ich sagen, naja, ohne Zweifel. Displaced anger. Es ist dieser Zorn, der einfach nicht angebracht ist. People who are angry at me and it doesn't belong to me. Leute, die mir gegenüber zornig waren, aber das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun gehabt. I ask people their name at the door. Ich frage dann Leute nach ihrem Namen an der Tür. Hi, what's your name? Hallo, wie heißt du? I told you 3 weeks ago what my name was. Ich habe dir vor 3 Wochen schon gesagt, wie ich heiße. Ooh. You know how many times that happens? It's unbelievable how many times that happens. Also wie oft das passiert? You know what? I don't ask people their names anymore. I don't. Jetzt frage ich die Leute gar nicht mehr nach dem Namen. It's like all of this displaced anger. Das ist ein Zorn, der eigentlich dann nicht am rechten Platz ist. It didn't belong to me. Das war ja gar nicht eigentlich wirklich für mich bestimmt. That's next week's message. Aber das gehört zur Botschaft für nächste Woche. And I think this subject has to be addressed. Aber dieses Thema, es muss angesprochen werden. If we're going to fulfill God's purpose for our church. Wenn wir Gottes Zweck für unsere Gemeinde erfüllen wollen. Because I think there's more angry people around than we would even imagine. Und da sind mehr zornige Leute unterwegs, als uns je vorstellen können. The way of holiness. Der Weg der Heiligkeit. If the way of brokenness leads to the cross. Wenn der Weg der Gebrochenheit hin zum Kreuz führt. The way of holiness leads away from the cross. Dann führt der Weg der Heiligkeit vom Kreuz dann weg. In the book The Calvary Road, which is available in the back. In diesem Buch die Straße von Golgotha, das man hinten erwerben kann. In chapter 4. In Kapitel 4. It says that. Da heißt es. At the top of the hill. Oben auf dem Hügel. Guarding the way to holiness or the way to the highway. Wo es darum geht, den Weg auf dieser Bahn hin zu bewahren. Stands the cross. Also hin, da auf diesem Weg, da steht das Kreuz. What is the highway of holiness? Was ist diese Bahn der Heiligkeit? Let's turn to Isaiah chapter 35. Schlagen wir mal zu Jesaja Kapitel 35 hin. And we find the term there. Und da finden wir diesen Begriff. You cannot get on this highway except through the cross. Man schafft es nicht, auf diesen Weg zu kommen, auf diese hohe Bahn, ohne dass es durch das Kreuz geht. It's in Isaiah chapter 35 and verse 8. Jesaja Kapitel 35 Vers 8. And the highway will be there. Und dort wird eine Straße sein. It will be called the way of holiness. Und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Now notice the next line. Und schaut mal die nächste Zeile. The unclean will not journey on it. Kein Unreiner wird darüber hinziehen. Now this speaks of the millennium to come. Und das spricht eigentlich von dem tausendjährigen Reich, dem Millennium, was kommen wird. When Christ reigns for 1,000 years. Wenn Christus hier auf Erden regieren wird für 1,000 Jahre. But the application is for us also. Aber die Anwendung ist auch für uns heute. The unclean do not walk this way. Der Unreine wird darüber nicht hinziehen. It will be for those who walk in that way. It will be for those who walk in that way. Sondern er wird für sie sein. Wicked fools will not go about on it. Narren werden, böse Narren werden darauf nicht gehen. No lion will be there. Kein Löwe wird dort sein. Nor will any ferocious beast get on it. Und kein reißendes Tier wird auf ihn hinaufgehen. They will not be found there. Noch dort gefunden werden. But only the redeemed will walk there. Sondern die Erlösten werden darauf gehen. And the ransomed of the Lord will return. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren. They will enter Zion with singing. Und nach Zion kommen mit Jubel. Everlasting joy will crown their heads. Und ewige Freude wird über ihren Haupt sein. Gladness and joy will overtake them. Sie werden Wonne und Freude erlangen. Sorrow and sighing will flee away. Und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Now if you think of the word holy, what do you think of? Wenn ihr das Wort heilig denkt, woran denkt ihr da? I looked it up yesterday. Ich habe es mir gestern einmal nachgeschaut. And I found a number of places where it's used as an adjective. Und ich habe eine ganze Reihe von Stellen in der Bibel gefunden, wo es als Eigenschaftswort verwendet wird. These are just from the New Testament. Und diese Stellen kommen jetzt aus dem Neuen Testament. The holy name of God. Der heilige Name Gottes. The holy covenant. Der heilige Bund. Jesus said, "Holy Father." Jesus sagte, heiliger Vater. The holy prophets. Die heiligen Propheten. Jesus was called the holy child. Jesus wurde genannt das heilige Kind. And the holy servant. Der heilige Diener. In the temple there's the holy place. Im Tempel gibt es das Heiligtum. Joshua walked on holy ground. Joshua, er ging auf heiligem Boden. Which is mentioned in Acts chapter 7. Das erwähnt in Apostelgeschichte 7. The holy scripture. Die heilige Schrift. The holy law. Das heilige Gesetz. A holy sacrifice. Das heilige Opfer. Holy conduct. Heilige Lebensführung. The holy commandment. Die heiligen Gebote. Holy men. Heilige Männer. Holy women. Heilige Frauen. Holy mount. Ein heiliger Berg. Holy nation. Eine heilige Nation. A holy priesthood. Eine heilige Priesterschaft. Holy brethren. Heilige Brüder. Holy elect. Heilige Auserwählte. Holy apostles. Heilige Apostel. Holy angels. Heilige Engel. The holy city. Die heilige Stadt. The holy spirit. Der heilige Geist. A holy kiss. Ein heiliger Kuss. What do you think of when you think of the word holy? Was denkt ihr da, wenn das Wort heilig hört? We are a holy people. Wir sind ein heiliges Volk. This word means to be set apart. Das bedeutet, beiseite gesetzt zu sein. Which tells me a lot, but doesn't tell me enough. Das sagt mir schon einiges, aber vielleicht nicht genug. Now when Isaiah saw the Lord high and lifted up, he said, "Holy, holy, holy is the Lord." Als Jesaja den Herrn hoch erhoben sah, sagte er, heilig, heilig, heilig ist der Herr. What was he saying? Set apart, set apart, set apart is the Lord. Das hat er beiseite gesetzt, beiseite gesetzt, beiseite gesetzt, ist der Herr. I think far more than that. Ich glaube viel mehr. But it involved that. Aber das spielt da auch eine Rolle, ja. Let's secularize the word for a moment. Wollen wir das Ganze einmal ein bisschen verweltlichen. Pull it out of the Bible and use it. Nehmen wir es mal aus der Bibel heraus. Wenn wir es so einfach in der normalen Welt an. Let's think of skiing. Zum Beispiel Skifahren. Let's think of Hermann Mayr. Hermann Mayr. Fritz Strobel. Oder Fritz Strobel. When you watch them. Wenn du sie beobachtest. And someone said, "Wow, they are so holy." Wenn du sie anschaust und sagst, "Wow, die sind so heilig." What would you be saying? Was würde man damit sagen? They are in another realm. Sie sind in einem ganz anderen Bereich. They are untouchable. Die sind in einer Dimension, unberührbar. They're amazing. Die sind sehr erstaunlich. And I want to introduce these two words. Und ich möchte diese beiden Worte euch vorstellen. They are indescribably blessed. Unglaublich gesegnet. To watch. wenn man sie anschaut. Right? Isn't it something like you when you watch these figure skaters? Und wenn man da figure skaters, you know, these ice skaters. Oder die, wenn man da die Eisläufer anschaut. You know what a figure skater is, Axel? Sorry. Den dreifachen Axel. How about when you watch Alamonde? Wenn du Alamonde anschaust. We were watching Alamonde do the, when we were away for the marriage couple thing, you know. Wir waren da weg und hatten das Eheseminar. And I said, can you do a dance for us? Just you and your tanzen, wife. Deine Frau und du. It was breathtaking. Atemberaubend. I didn't think the human body could move like that. Ich habe nicht gedacht, dass ein menschlicher Körper so sich bewegen könnte. After I said I would pay 80 euro to watch that again. Würde 80 Euro zahlen, um das nochmal zu sehen. I was like in another class. Das war eine ganz andere Klasse. I was like unattainable. Eine andere Dimension, unerreichbar. I went to one of his little workout things last week, you know. Und dann haben wir so ein bisschen Sport gemacht. Actually, tomorrow morning I'll be there at 9 o'clock. No, tomorrow's a holiday, right? All right, that's okay. Good. Montagmorgen gibt's keine Klasse. I said, Alamonde, how do you move like that? Wie kann man sich so bewegen? And he said, well, you got to separate your stomach from your hips. Man muss da den Bauch von deinen Hüften koppeln. And then his upper body just went like this. Und dann geht der Oberkörper so. Rechts, links. What are you doing? Was machst du how da? How can you possibly do that? Wie kann man das nur machen? And he says, you got to do it with your neck too. Das kann man auch mit deinem Hals machen. So I said, this is holy. Heilig. This is in another class. Eine andere Dimension. And when you watch him, it's indescribably blessed. Und wenn ihr beobachtet, das ist unglaublich gesegnet. And this is what Isaiah was trying to say. Und genau das wollte Jesaja sagen. He saw the Lord and it was like, special? Special. Er sah den Herrn und dachte, besonders? Holy. That's the only thing he could say. Just like, wow, holy. Wow. Holy. It's like another realm of something in another realm that's indescribably blessed. Eine ganz andere Dimension, unbeschreiblich gesegnet. And you know what? Wisst ihr was? God has made us holy. Gott hat uns heilig gemacht. We have a Bible that's an indescribable blessing. Wir haben eine Bibel und sie ist ein unbeschreiblicher Segen. We have a Savior. Wir haben einen Erretter. That is an indescribable blessing. Der ist ein unbeschreiblicher Segen. And we have a church. Wir haben eine Gemeinde. That's an indescribable blessing. Ein unbeschreiblicher Segen. And a holy Father. Und einen heiligen Vater. Now, turn with me to 1 Peter. Schlagen wir zum 1. Petrus hin. 1 Peter chapter 1. Kapitel 1. Holiness also includes something else. Die Heiligkeit schließt auch noch etwas anderes ein. It includes the absence. Es bedeutet auch of what is not blessed. Die Abwesenheit dessen, was nicht gesegnet ist. Now, if I looked at this most wonderful buffet, wenn ich auf dieses wunderbare Buffet schaue, have you ever been somewhere? I went to this like Korean thing, you know. Also ich habe da mal so ein koreanisches Buffet gesehen. I think it was somebody's wedding. It was the most unbelievable buffet I'd ever seen. Das war, glaube ich, bei einer Hochzeit, und das war das unglaublichste Buffet, was ich je gesehen habe. Everything was there. Da war alles drauf. It's like indescribably blessed. Beschreiblich gesegnet. And then you're just, could you imagine just walking around thinking, wow, wow. Wahnsinn. And then it's like, what's that? Was ist das? What's that? Das, schau. Oh, don't eat that. Na, das ist aber nicht. That's dog poop. Don't eat that. Hundeköttel. What's it doing on the table? Was macht das auf dem Tisch? I don't know. Weiß nicht. Why not? Warum nicht? Why not? Na, warum nicht? What's that? Was ist das? A pigeon poop. Das von der Taube. Doesn't belong there. Gehört da auch nicht hin. Why not? Na, warum nicht? Doesn't belong there. Na, das gehört da nicht hin. There's just things that don't belong. Da gibt es Dinge, die gehören da einfach nicht hin. In the blessings of God. In den Segen Gottes. And when we see God, there's the beauty of his blessedness. Und wenn wir Gott sehen, da ist diese Schönheit seines Segens. Will include the absence of what is evil. Und das schließt ein, dass da einfach das, was böse ist, nicht drin sein kann. Like Paul would say, it's not fitting for Christians to act certain ways. Paulus sagt, das passt einfach nicht zum Christen, wenn der Christ in einer bestimmten Weise handelt. It doesn't fit. Das passt nicht rein. Like, doesn't fit you. Das passt ja gar nicht rein. Doesn't fit the saints. Das passt nicht zu dem Heiligen. It's like pigeon poop or something. It doesn't fit. Taubendreck. On a buffet. Auf dem Buffet. Now watch. Und schaut. 1 Peter chapter 1. 1. Petrus 1. Starting with verse 13. Beginne mit Vers 13. Let's skip down to verse 15. 15. But just as he who called you is holy. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist. So be holy. Seid auch ihr. In all you do. Im ganzen Wandel heilig. How you be holy in all you do? Wie kannst du denn heilig sein in allem, was du tust? Okay, let's be holy. Okay, sind wir jetzt heilig? Let's go play volleyball, but let's be holy. Spielen wir Volleyball, aber lass uns dabei heilig sein. How do you be holy? Also wie soll das gehen? Is it the way we're going to dress? Vielleicht die Art und Weise, wie wir uns anziehen? Hey, dude, man, we're going to play volleyball. Hey, wir spielen jetzt Volleyball. We're going to be holy. Wir werden dabei heilig sein. Let's be holy. Lass uns heilig sein. Okay. Okay. How? Na, wie jetzt? Okay, watch. Verse 17. Well, it says, be holy, for it is written, be holy, because I am holy. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. What do you think it's saying there? Was steht da? You think it says, try to be like me? Steht da, na, versuch mal, so wie ich zu sein. Be holy because I'm holy. Sei heilig, weil ich ja heilig bin. Do you guys know I'm in heaven and I'm holy? Ja, wisst ihr nicht, ich bin im Himmel und ich bin heilig. Be holy. Na, seid ihr auch mal heilig? Or maybe it's a little bit more like, oder vielleicht ist es eher so, what I'm about to say, verse 17. Vers 17. Since you call on a father who judges each man's works or work impartially, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Personen nach eines jeden Werk richtet, live your lives, so wandelt as strangers here in a reverent fear, die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. We'll stop right there. Und da werden wir einmal innehalten. The way of brokenness leads to the cross. Der Weg der Gebrochenheit führt zum Kreuz. And the cross is the doorway to the way of holiness. Und das Kreuz ist der die Eintrittstür hinein in diesen Weg der Heiligkeit. This way of holiness is life in the Holy Spirit. Dieser Weg der Heiligkeit ist ein Leben im Heiligen Geist. It's what Pentecost is all about. Und das ist genau das, worum es geht bei Pfingsten. That's why the Lord said it's better if I go. Und deshalb hat der Herr gesagt, es ist besser, wenn ich gehe. Because I will send the Holy Spirit to you. Denn ich werde den Heiligen Geist zu euch senden. And now we have the Holy Spirit living in us. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist und er lebt in uns. And he teaches us all things. Und er lehrt uns alle Dinge. He guides us. Er leitet uns. His peace. Sein Frieden. Is like a referee in our heart. Er ist wie ein Schiedsrichter in unserem Herzen. But we can grieve the Holy Spirit. Aber wir können den Heiligen Geist betrüben. And if we grieve the Holy Spirit, we cannot experience this highway. Und wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann können wir diesen Weg, diesen heiligen Weg nicht erleben. And I would say that most believers don't experience on a continual basis the blessedness, the indescribable blessedness of this way. Ich glaube, die meisten Gläubigen, sie erleben nicht diese unbeschreiblichen Segen, der auf diesem Weg liegt. Now watch, brokenness brings me to a place where I'm in need. Bringt mich an einen Platz, wo ich meine Not erkenne. And there's nothing like brokenness that's going to pray. Und da gibt es nichts, was so wie die Gebrochenheit mich zum Gebet führt. God, I need you. Gott, ich brauche dich. Where are you? Wo bist du? God, Gott, please answer me. Bitte antworte mir. And brokenness will pray the next prayer. Und die Gebrochenheit wird auch das nächste Gebet beten. If there's something between us, wenn es etwas gibt, was zwischen uns steht, show it to me. Zeig es mir. Because I need you. Ich brauche dich doch. Brokenness will say, am I self-righteous? Gebrochenheit wird sagen, bin ich selbstgerecht? Am I proud? Bin ich stolz? Am I selfish? Bin ich da so selbstsüchtig? Brokenness will dig deep and pray the prayers. Und die Gebrochenheit, sie gräbt da tief und sie wird diese Gebete beten. That a normal person doesn't pray. Die eine normale Person nicht betet. And then God puts his finger. Und dann legt Gott seinen Finger darauf. Said, that's it. Sagt, right there. Da ist es. And we say, God, forgive me. Und wir sagen, Gott, vergib mir. And suddenly we pass through the cross. Und plötzlich gehen wir durch das Kreuz. And we're on this highway of holiness. Und wir sind auf diesem heiligen Weg, dem Weg der Heiligkeit. But it's not about me. Aber da geht's nicht um mich. It's not about the clothes I'm wearing. Und auch nicht die Kleidung, die ich trage. It's about the person I'm fellowshipping with. Es geht um die Person, mit der ich der Gemeinschaft habe. Be holy because I'm holy. Sei heilig, denn ich bin heilig. So if you're in fellowship with me, wenn du mit mir Gemeinschaft hast, don't do anything that will grieve me. Tue nicht das, was mich betrüben würde. Now for most people, für die meisten Leute, holiness means that I'm not doing something bad. Bedeutet Heiligkeit, naja, ich mache ja nichts Falsches oder Schlechtes. I don't smoke this, or I don't drink that, or I don't take drugs. Ich nehme auch keine Drogen. I don't curse ich that fluche much nicht anymore. Na, zumindest nicht mehr so viel. And I don't not go to church. Und ich bin auch nicht jemand, der nicht in die Gemeinde geht. No, I don't not go. That's a double negative. I go to church. I did it. Yeah. He didn't get that. Anyway, it's a double negative. I did double negative. I don't. You did? Yes. He did it up. All right. Sorry. I'm sorry. I don't not go to church. Ich bin nicht jemand, der nicht in die Gemeinde geht. Super. See, my Germans. Okay, sorry. Thank you. Yeah. I stand humiliated. Okay. Okay. Now, it's something, for most people, it's not doing something bad. Für die meisten ist es nicht etwas Schlechtes zu tun. But a lot of that bad stuff is a lot of fun. Aber die schlechten Dinge, die machen ja auch Spaß. Maybe, right? Manchmal jedenfalls, vielleicht. It fills the void. Es füllt irgendwie diese Leere. So now you're just telling me not to do that stuff? Und du sagst mir, ich soll das jetzt nicht machen? You know, not to take someone else's money? I mean, come on, you know? Das Geld von jemand anders vielleicht nicht mehr nehmen? You know what I can do with that? You mean like, weißt du, was damit machen kann? You want me to pay my taxes? Meine Steuern zahlen. I buy a new car every year with that tax money. Come mit den Steuern. Da kann ich doch jedes Jahr ein neues Auto kaufen. But we're talking about the person I'm fellowshipping with. Aber wir sprechen doch von der Person, mit der ich da Gemeinschaft habe. When I pass through the cross, wenn ich durch das Kreuz durchtrete, and I'm cleansed, und ich bin gereinigt, I'm fellowshipping with God, my Father. Dann habe ich Gemeinschaft mit Gott. And mit meinem Vater. He's talking to me. Und er spricht zu mir. That's why I would just encourage, have a prayer journal. Und so möchte ich euch nur ermutigen, habt so ein Gebetstagebuch. And write down your question for God. Und schreibt sie nieder, die Fragen, die ihr an Gott habt. Now it's 3 months for me and I'm on question 35. Es sind jetzt 3 Monate für mich und ich bin jetzt auch bei der Frage 35. I have all these wonderful he answers me all the time. All diese wunderbaren Fragen und er antwortet mir immer. But it's so different than just saying, God, I have a question. Ist so anders, als ich sage, oh Gott, ich habe noch mal eine Frage. It just doesn't seem to work. I gotta write it down so I don't forget it. Ich muss es einfach niederschreiben, dass ich es nicht vergesse. I gotta document this. Ich dokumentiere das. Okay, Lord, I'm ready. Speak to my heart. Herr, you know, ich bin jetzt bereit. I'm not gonna forget sprich this. Sprich zu meinem Herzen. Write this down ich werde das nicht vergessen. Ich schreibe das hier nieder. And I have this exchange with my Father. Und so habe ich diesen Austausch mit meinem Vater. What does it say? Since you call on a Father. Und da er ja einen Vater anruft. If I was to ask, did anybody speak with their father today? Hat jemand heute mit seinem Vater gesprochen? Could you honestly say yes? Könntet ihr ganz ehrlich sagen, ja? What did he tell you? Was hat er euch gesagt? Oh, I'm glad you asked. Oh, danke, dass du gefragt this hast. This is what my father told me. Das ist das, was mein Vater mir sagte. This is the kind of relationship we want with God. Und das ist diese Art der Beziehung, mit der wir mit Gott wandeln. This is the way of holiness. Das ist der Weg der Heiligkeit. And what makes me holy is him. Und was mich heilig macht, ist er ja selbst. It's not nothing about me. Da ist nichts an mir selbst. And in this relationship, und in dieser Beziehung, he begins to tell me, fängt er an, mir zu sagen, things that grieve him. Dinge, die ihn betrüben. I mean, when I first got saved, became a Christian, als ich gerettet wurde und Christ wurde, there was so much in my life that war so viel in meinem Leben, I just look back and laugh at now. Ich schaute zurück und ich lachte darüber. And God was so patient with me. Gott war so geduldig mit and mir. And then, you know, 6 months later, just said, "Aunt, that's going now." Und 6 Monate später legt er seine Finger drauf und sagt, yeah, das geht aber jetzt weg. It's like, hey God, Father. Hey Gott, Vater. Where are you? I need to talk to you. Hey, muss man mit dir reden. How come you don't talk to me anymore? Hey, warum sprichst du mit mir nicht? Wait a minute. Klein Moment mal. How come you don't talk to me? Hey, warum sprichst du nicht mit mir? Is there something in my life? Gibt's da ein Problem? That grieves you? Was dich da betrübt? Would you tell me what it is? Könntest du mir vielleicht sagen, was es ist? Can't imagine what it is. Kann mir gar nicht vorstellen, was es ist. God speaks to us. Aber Gott spricht zu and uns. And progressively. Und Schritt für Schritt. And 15 years later. And 25 years later. 25 Jahre später. He says the day has come for you to mature. Jetzt ist der Tag gekommen, wo du reifen sollst. I've watched this in your life for 25 years. Ich habe das jetzt beobachtet und zugeschaut für 25 Jahre. And now it comes out. Und jetzt kommt das. I've seen this displaced anger in your life for 42 years now. Ich habe da diesen Zorn, der da fehl am Platz war, für 42 Jahre gesehen. And this is the day it stops. Und heute ist der Tag, wo damit Schluss ist. This is the year it comes out. Das ist das Jahr, wo das hochkommt. No unclean thing will walk that way. Das rauskommt und es gibt kein Unreines, was da auf diesem Weg gehen wird. This is the way of holiness. Der Weg der Heiligkeit. You know, when I became a Christian, als ich Christ wurde, God became so real to me. Da wurde Gott so real für mich. I couldn't hide it. Ich konnte es gar nicht verbergen. I was in the bar. Ich war in der Bar. Drinking a Coke. Trank eine Cola. And my friends saw it. Und meine Freunde sahen das. They said, Rob, what's with you? Rob, was mit dir los? Nothing. Nichts. Come on, we can see it. Ich kann's doch sehen. It's all over you. Überall zu sehen an dir. And I wouldn't tell them what it was. Und ich habe ihnen aber nicht gesagt, was es war. Until 3 weeks later. Bis dann 3 Wochen später. And they were trying to figure it out. They said, you got a girlfriend. You don't want to show us who she is, you know? Die wollten das herausfinden. Haben gesagt, eine Freundin? Willst du uns nicht zeigen, wer sie ist? Hm? No. Nein, nein. But they could see, and somehow I was separate. Irgendwie war ich da von ihnen ein bisschen getrennt. Right? I was different. Ich war da anders but als what sie. Made me different was not what I was doing. Aber was mich anders gemacht hat, war nicht das, was ich getan habe. But who I was fellowshipping with. Sondern der, mit dem ich Gemeinschaft hatte. We'll just close with 3 points. Und wir schließen ab mit 3 Punkten. There's number one, there's an incredible blessedness. Da ist ein unglaublicher Segen. When I get saved. Wenn ich gerettet werde. I have an indescribably blessed or indescribable blessed assurance. Ich habe eine unbeschreiblich gesegnete Sicherheit. I know I'm a child of God. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. And I know that if I die today, und wenn ich heute sterbe, I'm going to be with God. Dann bin ich bei dem Herrn. And it makes me so happy. Und ich bin so glücklich darüber. I just wish I could talk to that God now, but I can't. Ich wünschte, ich könnte mit ihm sprechen, aber irgendwie geht's nicht. Too bad I can't. Schade, dass ich es nicht kann. If I could just talk to him, I'd have many things to say to him. Oh, wenn ich mit ihm sprechen könnte, ich hätte so viele Dinge, die ich I've ihm fragen got würde. So many questions, but ich habe so viele Fragen. He's not available. Aber er ist ja nicht da. I mean, after all, he's got a whole universe to look over. Ja, er muss ein ganzes Universum hier betreiben. But someday I'll ask him those questions. Aber eines Tages, da werde ich ihm die Fragen stellen. No, you've got a second most incredible thing. Nein, du hast noch einen zweiten unglaublichen Segen. We don't just have an indescribable. What was the first one? Assurance. Wir haben nicht nur eine unglaubliche Sicherheit. We have an indescribable access. Wir haben einen unbeschreiblichen Zugang it's zu ihm. Indescribable. Unfassbar. I can be anywhere. I can go in that room over there and talk to God. Ich kann da einfach reingehen in diesen Raum. Ich kann mit Gott sprechen. I can hide over here and talk to my father. Und ich kann mich auch hier verstecken und ich kann mit meinem Vater I can sprechen. Get in my car and talk to my father. Ich kann mich in mein Auto einschließen und mit meinem Vater sprechen. I can go swimming and talk to my father. Ich kann schwimmen gehen und mit meinem Vater sprechen. Any time of the day I can wake up at 4 in the morning. Ich kann jeden Moment des Tages, früh am Morgen. I don't have to say, oh, it's too early. Ich kann nur nicht sagen, oh, das ist zu früh jetzt. He's probably asleep. Oh, er wird schlafen. I have this indescribable access to God. Unbeschreiblichen Zugang zu Gott. My father. Meinem Vater. And number three. Und Punkt drei. We have this indescribable, this future. It's not yet. Diese unbeschreibliche Zukunft, this noch nicht, indescribable future appearance. Diese unbeschreibliche Art und Weise, wie wir in der Zukunft ausschauen werden. When he appears, denn wenn er erscheint, 1. John chapter 3, 1. Johannes Kapitel 3, we will be like him. Dann werden wir so wie er sein. We're going to look at ourselves. Wir werden uns anschauen. See, this is indescribable. Wow. Unbeschreiblich. Look at those calves, man. Look at that. Schau dir das an. No more lifting. Wait, no more push-ups. Keine Liegestütze mehr. Wow. Aber schau mal. I don't need glasses. Keine Augengläser mehr. You are indescribably beautiful. Unbeschreiblich schön. Axel, you always were, but it's unbelievable now. Where did you get these biceps from? Unbelievable. Wo kommt das her? We're going to look like him. Werden Sie ausschauen wie er? And this is future. Und das ist unsere Zukunft. This is not a fantasy, it's keine a fact. Fantasie, eine Tatsache. This is holiness. Heiligkeit. And it says, und es sagt, set your mind on this hope. Steht geschrieben, setze deinen Sinn auf diese Hoffnung. 1 John 3, 3. Johannes 3, 3. Pure, he that has his mind set on this purifies himself. Wer seine Gesinnung auf ihn festgelegt hat, der reinigt sich selbst. Does that mean, wow, that's what I'm going to be like? I better purify myself. Bedeutet das jetzt, so werde ich sein? Ich glaube, ich muss mich jetzt besser reinigen. I'm pure. No. Ich bin jetzt rein. The one who has his mind set on that, wer seinen Verstand auf ihn gerichtet hat, is purified. By having his mind set on that. Der wird doch dadurch gereinigt, dass er seinen Sinn auf ihn gerichtet hat. Look. Schau. What are you guys looking at? Worauf schaust du da? That's what we're going to look like. So werden wir schauen? Ausschauen? And everyone else is looking down here. We're looking up there. Alle schauen runter, wir schauen aber nach oben. And we're not doing all they're doing because we're too occupied. Wir machen nicht das, was die machen. Wir sind zu sehr beschäftigt. Do you want to come over here and steal some wallets with us? Wollt ihr mit uns ein paar Portemonnaies stehlen? What? Was? I got no time. Was no time. Sollen wir? Na, keine come Zeit. Come on, you used to do it. Na, ich habe früher mal gemacht, aber schau mal. No time. Keine Zeit mehr. I'm too focused. Ich bin zu sehr darauf ausgerichtet. On what is coming. Auf das, was da kommt. On all of the blessedness. Ich bin da ganz eingenommen von diesem Segen. And this is holiness. Das ist Heiligkeit. Holiness. Heiligkeit. God has brought us into his realm. Gott hat uns in seine Dimension versetzt. I'm on this side of the cross. Jetzt bin ich auf dieser Seite des Kreuzes. I'm fellowshipping with my father. Ich habe Gemeinschaft mit meinem Vater. How I got here? Wie bin ich da hingekommen? I don't know. Ich weiß nicht. I just was broken. I fell to my knees before the cross. War so gebrochen. Ich fiel auf meine Knie vor dem Kreuz. I went through the cross. Ich ging durch das Kreuz. I came out the other side. Dann kam ich auf der anderen Seite raus. And I'm fellowshipping. Und ich habe diese Gemeinschaft. With my heavenly Father. Mit meinem himmlischen Vater. Unbelievable. Unglaublich. This is like indescribable. Unbeschreiblich. Blessedness. Gesegnet. We call it holiness up here. Wir nennen das hier Heiligkeit. Very good. Passt sehr gut. This is what Isaiah was talking about, huh? Ich glaube, das ist das, worüber Jesaja sprach. Holy, holy, holy. Yep. Heilig. Yep, heilig. It. Heilig. That's it. Ich glaube, das ist es. With that, let's pray. Okay. Lass uns beten. Okay. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you tonight. Wir danken dir heute that Abend. We can pray to you. Dass wir zu dir beten können. And we pray together as a church. Und wir beten gemeinsam als eine Gemeinde. If there's somebody here. Wenn jemand hier ist. That has never given their life to you. Der nie sein Leben dir gegeben hat. That they would do it tonight. Dass sie es heute Abend tun mögen. Pray with me. Betet mit a mir. Very simple prayer to Ein God. Ganz einfaches Gebet. He's listening. Er hört dazu. He's listening tonight. Er hört ja zu heute Abend. Say God in heaven. Sag einfach Gott im Himmel. Come into my life. Komm in mein Leben. Cleanse my faults. Reinige mich von meiner Schuld. My selfish acts. Meine selbstsüchtigen Taten. Cleanse them. Reinige sie, nimm sie einfach weg. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Your son. Dein Sohn. Receive me as your child. Empfange mich als dein Kind. I want to come through the cross tonight. Ich möchte zu dir kommen durch dein Kreuz. I'm empty. Ich bin so leer. I come in faith. Ich komme im Glauben. I don't know what to expect. Ich weiß nicht, was ich erwarten soll. I'm just here. Ich bin einfach da. On this side. Auf dieser Seite. Bring me to the other side. Bring du mich doch zur anderen Seite. Speak to me. Und bitte sprich zu mir. Be my father. Sei mein Vater. I pray. Darum bitte ich dich. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. In Jesus' name. Und ich bitte dich in Jesu Namen. Amen. Amen.